Schönheit, die der höchste Selbst in dir erschaffen hat. Das Zeichen seiner Majestät ist sein Schöpfer. War ihm zu schwierig, er ist für dich krepiert. Wann wirst du den Weg erkennen, den er für dich hat? Das in seine Arme rennen, er macht wirklich satt. Wann wirst du den Weg erkennen, den er für dich hat? Das in mit Zeichen seiner Liebe ist seine Vaterhand. Du hast einen Platz in seinem Herz, für dich persönlich nur. Er wartet voller Sehnsucht, er kennt deine Lebensspur. Wann wirst du den Weg erkennen? In seine Arme rennen, er macht wirklich satt. Wann wirst du den Weg erkennen, den er für dich hat? Das in seine Arme rennen, wann nur war. Das ganze Universum schreit nach ihm voll Ungeduld. Sein Eigentum, sein Meisterwerk und doch so voller Schuld. Er gab sein eigenes Leben, um dich zu befreien. Komm, greif heute nach seiner Vaterhand, er will dein Retter sein. Wann willst du den Weg erkennen, den er für dich hat? Lass in seine Arme rennen, er macht wirklich satt. Wann wirst du den Weg erkennen, den er für dich hat? Lass in seine Arme rennen, wann nur war. Es wagt nur einer, dich zu freien, obwohl er alles weiß. Macht wirklich satt.